als alle Blumen blühten, waren wir zwei nicht ein zärtliches Paar, als unsere Herzen glühten. Der Sommer ging und der Winter zog ein, nun bin ich wieder allein. Kannst du vergessen, wie schön es einst war? Wann wird es wieder so sein? Vergessen, wie schön es einst war, als alle Blumen blühten, waren wir zwei nicht ein zärtliches Paar, als unsere Herzen glühten. Der Sommer ging und der Winter zog ein, nun bin ich wieder allein. Kannst du vergessen, wie schön es einst war, wann wird es wieder?